Yeah. Ey, Erzvater Isaac, ich bin der Mac. Du und deine Crewmember sind alle wack. Sitz in einem Mercedes ohne Verdeck. Du rappst über Rap, doch mich interessiert nur Cash. Ich lade die Draco, es macht Rat-a-tat-tat. Boom, pow, deine Schädeldecke macht Splash. Baller dich vom Rücksitz des Cadillacs weg. Ich hab Minimum ein Dutzend, Sharpest on Deck. Ja man, ich bin fresh wie ne Ananas, Besuche dein Konzert mit dem Katana, Tapezier das dumme Face deines Bodyguards zu. Mit der Sohle meines brandneuen Adidas-Shoes. Yeah, ey, ich kontrolliere das Game, ja. Deadass bad, nimm ich Bane, ja. Mach ne Menge Cash an dem Day, ja. Meine Gang und ich sind Major. Yeah, wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Yeah. Bam. Boom, boom, ich platze in deine Crew. Mit der UUC und die Shoot. Yeah, ich höre keine deutschen Rapper. Warum? Denn ich find Patron klingt besser. Du wirkst so klug mit der Brille, Girl. Yeah, yeah, du bist so süß, lass uns ficken, Girl. Yeah, yeah, Insta-Bitches lieben mich, weil ich so niedlich bin. Scheiße, ich muss rappen, keine Zeit, dich zu befriedigen. Du hast eine Großfamilie hinter dir. Ich ne Silberkugel in meinem Lauf. Du stirbst, Seelenfresser, Skinny Satan. Immer zwei Shots, ganz in den Händen. Oha, ich pimp drei Hoes gleichzeitig. Oha, sag mir, warum du Scheiße frisst. Oha, sag mir, warum du Scheiße bist. Oha, Alter, guck, ich leer den Claire. Wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Wir machen Randale beim Rappen. Spring durch das Zimmer bis hoch an die Decke. Wir machen Randale beim Rappen.